6 Gramm Caratillo. Ein Monologhörspiel von Horst Bieneck. Es spricht Klaus Kinski. Es ist soweit. Ich schalte jetzt das Tonband ein. Es ist 22.30 Uhr, halb elf genau. Ich trinke jetzt ein Glas Wasser mit 6 Gramm Caratillo. Das ist ein mexikanisches Gift. So. In einer halben Stunde wird alles vorbei sein. Ich stelle den Wecker jetzt auf 23 Uhr. Nach meinen Berechnungen kann ich den Wecker nicht mehr läuten hören. Der Tod muss ungefähr in einer halben Stunde eintreten. Das Tonband läuft. Es nimmt meinen Monolog auf. Den Monolog des Sterbens. Ich habe keine Angst. Puls. Normal. 20. Ungefähr 20 in der Viertelminute. Herz arbeitet regelmäßig. Noch keine Veränderung. Später wird man es Selbstmord nennen. Aber es ist kein Selbstmord. Es ist ein wissenschaftlicher Selbstversuch. Allerdings mit tödlichem Ausgang. Ach, sollen Sie denken, was Sie wollen. Ich will versuchen, die Wirkungen von Caratillo an meinem Organismus zu beobachten. Bis es soweit ist. Caratillo ist ein mexikanisches Gift. Ich habe berechnet, dass 6 Gramm davon den Tod herbeiführen müssen. In dieser Zeit soll das Tonband hier Zeuge meiner Reaktionen, meiner Reflexionen und Wahrnehmungen sein. Jedenfalls will ich mich kontrollieren, solange ich kann. Ich bin allein in meinem Zimmer. Das Haus ist leer. Die Rollläden sind heruntergelassen. Türen und Fenster sind verschlossen. Das Telefon ist im Nebenzimmer. Ich kann nicht hinein. Den Schlüssel habe ich weggeworfen. Es kann mir also niemand helfen. Vielleicht, wenn der Tod kommt, werde ich vielleicht schreien. Aber es wird mich niemand hören. Es gibt keine Rettung mehr. Seit 4 Minuten wandert das Gift mit dem Blut in meinen Adern. Und jeder Herzschlag ist ein Stoß, der mich dem Ende näher treibt. Ich habe alles geordnet, es war nicht viel. An meine Mutter und an meinen Vormund habe ich vor 2 Stunden Briefe abgeschickt. Ich möchte, dass sie als Erste hier sind, vor der Polizei. Ich will nicht, dass die Polizei sich einmischt. Die Polizei soll sich um ihre Angelegenheiten kümmern. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass im Sterben die Bilder der Vergangenheit lebendig werden. Aber ich will nicht an meine Kindheit erinnert werden. Ich war einsam. Nur die Sehnsucht war da. Aber ich wusste nie, wonach. Ich wusste nur, dass sie immer da war. Nach dem Tod? Ich wusste es nicht. Und je älter ich wurde, desto fremder wurden mir alle. Meine Eltern, meine Freunde, ja. Auch meine Freunde, sogar meine Mitschüler. Es gab eine Zeit, wo ich mir Mühe gab, so zu sein wie sie. Ich lernte wie sie, ich redete wie sie, ich aß wie sie, ich schlief wie sie. Aber ich träumte anders. Nein, es gelang mir nicht, so zu sein wie sie. Vielleicht waren die Träume daran schuld. Was ich dann später in der Wirklichkeit erlebte, war leer im Vergleich zu meinen Träumen. Aber da war ein Traum, der häufig wiederkehrte, bis dann die Sache mit dem Bein passierte. Ich träumte von meinem Vater, der in Litauen geblieben war, träumte von ihm, wie er schwer verletzt im Schnee lag, träumte, dass ich ihn auf den Schultern durch die weiße Landschaft schleppte, träumte, wie mich Schüsse trafen, wie ich meinen Vater liegen lassen musste, wie er vom Schnee zugeweht wurde. Und ich träumte, dass ich mein Bein halb zerfetzt hinter mir herzog. Dann hatte ich einen Autounfall. Mein Bein wurde eingegipst. Ich lag lange im Krankenhaus. Seitdem hinke ich. Ich bin immer noch ganz ruhig. Aber ich kann nicht verhindern, dass meine Augen immer wieder das Zifferblatt streifen. Es ist jetzt 22.42 Uhr. Pulsschlag ist immer noch normal. Nur ein leichter Schmerz im linken Fuß. Aber das kann auch Überanstrengung sein. Ich habe in den letzten Tagen mein kaputtes Bein ein bisschen strapaziert. Auf der Universität begegnete ich dann Professor Höller. Und da glaubte ich, dass aus mir ein guter Arzt werden könnte. Nicht so wie die anderen, mit der Jagd nach der eigenen Praxis, nach dem großen Wagen. Ich wollte in die Tropen gehen, raus aus Europa. Manchmal, wenn ich allein mit Professor Höller war, wenn ich ihm bei seinen Versuchen assistieren durfte, ich werde lieber meine Jacke ausziehen, mir wird so heiß. Wenn ich ihm assistiert habe, dann sah er mich manchmal lange an und sprach zu mir von seinen Träumen. Er war schon ein alter Mann und er war ein berühmter Wissenschaftler, aber er hat mit mir immer geredet wie mit einem Kollegen, wie mit einem Freund. Vielleicht waren es auch keine Träume, von denen er mir erzählte, denn er sprach vom Einsamsein und dass er im Grunde sein ganzes Leben lang allein gewesen war. Er sprach davon, dass wir das, was wir wollen, doch niemals erreichen und dass es gar keinen Unterschied gibt zwischen dem Vorher und dem Nachher, zwischen Leben und Tod, nur eine Summe von Zeitlichkeit. Damals habe ich ihn nicht immer richtig verstanden. Ich frage mich immer noch, bin ich denn wirklich so anders? Ich will es doch gar nicht sein. Ah ja, ich weiß schon. Da war etwas, das mich umwarf. Wenn ich nur irgendetwas gehabt hätte, das mir einen Halt gegeben hätte, wenn ich ein Gedicht hätte schreiben können oder ein Bild malen, in das ich meine Empfindung hätte bannen können. Aber ich konnte es nicht. Ich konnte nichts. Ich konnte weder ein Gedicht schreiben noch ein Bild malen. Es ist jetzt 22.50 Uhr genau. Mir wird ein bisschen heiß. Meine Zunge wird trocken. Speicheltätigkeit vermindert. Ich werde etwas Selterwasser trinken. Puls. 25 in der Viertelminute. Leichter Anstieg also. In den Füßen spüre ich ein leichtes Gefühl der Schwerelosigkeit. Erhöhte Distanz. Die Unruhe ist jetzt ganz verschwunden. Mir ist, als ob ich Pervitin genommen hätte. Ich möchte jetzt rauchen. Wo habe ich die Zigaretten? Ach, hier. Dann lernte ich Harrys Mutter kennen. Harry war mit mir auf der Universität. Sie lebte seit dem Tod ihres Mannes zurückgezogen. Sie war nur noch für ihren Sohn da. Als ich mich einmal verabschiedete, strich sie mir mit ihrer Hand über mein Gesicht. Noch nie hatte eine Frau mich so berührt wie sie. Es verwirrte mich. Es kam eine furchtbare Zeit für mich. Denn ich wusste, dass ich sie liebte. Ich redete mir immer ein, wie sinnlos es wäre, sie zu lieben. Aber es half nichts. Ich wurde apathisch und konnte gar nicht mehr richtig arbeiten. Manchmal war ich so verwirrt, dass ich keinen Satz logisch zu Ende denken konnte. Endlich war ich mit ihr allein. Ich muss sehr viel Unsinn und verwirrtes Zeug geredet haben, denn zuerst verstand sie mich nicht. Ich war wie von Sinnen. Ich wollte sie küssen, aber sie wehrte ab und schickte mich fort. Ich bin gegangen. Aber ich weinte. Ich weinte aus Wut. Ich weinte aus Wut. Mir wird heiß. Ich beginne regelrecht zu schwitzen. Die Haut sticht. In meinen Ohren rauscht es. Leichter Kopfschmerz. Puls ist jetzt stark erhöht. Bestimmt 40. Durst. Mein Gott, was habe ich bloß für einen Durst? Der Sekundenzeiger. Wie der Sekundenzeiger weiterspringt. Wie ein Raubtier. Was ist das? Ach so, das Telefon. Gut, dass ich alle Türen abgeschlossen habe. Ich habe den Schlüssel weggeworfen. Harry hatte keine Ahnung von allem. Ich besuchte ihn oft, aber im Grunde überlegte ich nur, wie ich mit seiner Mutter allein sein könnte. Sie richtete es aber immer so ein, dass wir niemals mehr allein waren. Ich war wie wahnsinnig. Ich arbeitete Tag und Nacht in der Universität und im Institut, um darüber hinwegzukommen. Aber ich hielt es nicht mehr aus. Ich hielt es nicht mehr aus. Ich wollte weg. Ich wollte weg, irgendwohin ins Ausland. Wenigstens für einige Zeit. Aber ich kam nur bis Amsterdam. Und wieder waren die Träume da. Wieder waren die Träume um mich, die mich quälten. Die mich quälten. Und nicht nur nachts. Ich lief ziellos durch die Straßen und sie erschreckten mich mit ihren Gesichtern. Es war wie damals, bevor der Autounfall passierte. Ich wusste, jetzt müsste irgendetwas geschehen. Irgendetwas müsste jetzt geschehen. Ich wusste nicht was. Ich wusste nur, dass irgendetwas geschehen müsste. Ich kehrte zurück, aber ich ging nicht ins Institut. Ich begann zu trinken. Was sollte ich denn tun? Was sollte ich denn tun? Ich wollte Gewissheit haben. Endlich war ich mit Harrys Mutter allein. Ich sagte ihr alles ohne Umschweife. Ich ließ sie gar nicht zu Wort kommen. Sie sah mich an. Sie sah mich an mit diesem Blick, der mich am ersten Abend so verwirrt hatte. Als ich eine Pause machte, sagte sie leise, dass sie mich auch liebt. Aber dass wir verzichten müssen und dass erst der Verzicht wirklich groß ist und dass ich vernünftig sein muss und so weiter, sprach sie. Ich weiß nicht mehr, was sie alles gesagt hat. Ich weiß nur, dass ich zornig wurde und ich schrie, dass sie doch endlich aufhören soll. Das würde ich ja jeden Tag hören, das mit der Vernunft und dass es die Vernunft ist, die uns alle zu krüppeln macht. Und endlich muss es doch einen Platz geben, wo es keine Vernunft mehr gibt, diese Scheißvernunft. Ach, das Tonband ist zu Ende. Ich muss ein neues einlegen. Der Sekundenzeiger. Wie der Sekundenzeiger weiterspringt. Wie ein Raubtier. Komisch. Was ist das? So, weiter jetzt. Der Schweiß läuft mir schon über die Stirn. Die Haut beginnt zu schmerzen. Das Blut spüre ich jetzt ganz stark in den Adern. Ich habe Kopfschmerzen. Mein Gesicht ist ganz rot. Es kommt mir vor, als ob es anschwillt. Puls? Den Puls kann ich überhaupt nicht mehr zählen. Starker Druck in der Blase. Ich muss aufstehen und Wasser lassen. Die Füße sind so schwer. Ich kann sie kaum noch nachziehen. Jetzt fängt die Lähmung an. Meine Zunge ist so trocken. Aber vielleicht trinke ich lieber nichts mehr. Ich habe das Gefühl, als wenn meine Zunge platzt. Die Lippen sind weiß überkrustet. Ich muss etwas trinken. Wo habe ich vorhin aufgehört? Ach ja, Harrys Mutter. Wie sagte damals der Professor zu mir? Es gibt keinen Unterschied zwischen 20 und 70, zwischen Leben und Tod. Nur eine Summe von Zeitlichkeit. Ja, es gab nur den zeitlosen Augenblick. Plötzlich stand sie vor mir, ganz nah, schön. Mein Gott, wie ich sie liebte. Da schrie sie mir ins Gesicht. Da schrie sie mir ins Gesicht. Hier, das bin ich, die du liebst. Wie du sagst, sieh mich nur genau an. Ich bin eine alte Frau. Ich bin hässlich. Ich bin verblüht. Sieh mich nur an, wie hässlich ich bin. Meine Haut ist faltig und grau. Und im Gesicht nur Puder und glanzlose Augen. Was willst du? Siehst du jetzt, wie abscheulich ich bin? Ekelt es dich nicht vor mir? Mir wird kalt. Mir ist so kalt. Ich werde die Jacke wieder anziehen. Mir ist so kalt, ganz plötzlich. Puls, ganz langsam. 14, wahrscheinlich 14. Mir ist so kalt, stechender Schmerz in der Herzgegend. Das kommt wahrscheinlich vom raschen Temperaturwechsel. Außerdem leichte Schwindelgefühle im Kopf. Hämmern im Schädel, das sich verstärkt. Atmung gehemmt. Sehschärfe normal. Bewusstsein klar. Erinnerung ganz deutlich. Es klopfte. Es war Harry. Wie sie Angst hatte, wie sie mich anflehte, nicht zu öffnen. Wie sie dann selbst plötzlich zur Tür lief, um aufzumachen. Aber Harry war schon fort. Er hatte einen Zettel unter die Tür geschoben. Als sie ihn las, wurde sie weiß im Gesicht. Sie schickte mich fort mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete. Ich zögerte. Da schrie sie noch einmal gequält auf. Gehen Sie. Gehen Sie. Ich habe sie nie mehr wiedergesehen. Sie hat mir noch einen Brief hinterlassen, nur ein Satz stand darin. Und der war in aller Eile hingeschrieben. Wir dürfen uns nie mehr wiedersehen. Eine merkwürdige Ruhe ist plötzlich in mir. Ich fühle mich ganz wohl. Puls scheint normal zu sein. Ungefähr 22. Ich habe auch keine Kopfschmerzen mehr. Atmung ist auch regelmäßig. Vielleicht ist gar nichts geschehen. Vielleicht habe ich das alles nur geträumt. Ich werde jetzt aufstehen und ein bisschen auf und ab. Die Füße reagieren nicht mehr. Ich kann die Füße nicht mehr bewegen. Lähmung. Auch die Hände werden so schwer. Mein Gott. Mein Gott, jetzt fängt es an. Wie seltsam das ist. Eigentlich begreife ich gar nicht mehr, was in mir vorgeht. Hoffentlich geht jetzt alles schnell. Dann dachte ich an Professor Höller. Er war mitten in seinen Versuchen mit Caratilio gestorben. Und ich dachte, vielleicht könnte ich mit einem Schlage alles aufklären. Bei den Tierversuchen hatten sich merkwürdigerweise verschiedene Reaktionen nach der Einspritzung mit Caratilio eingestellt. Einmal Lähmungserscheinungen vom Kopf aus, Koma, der Tod trat in kurzer Frist ein. Dann Lähmungen zuerst in den Füßen. Der Todeskampf dauert dann länger. Warum nehmen sich die Menschen eigentlich das Leben? Ich habe darüber Statistiken und Polizeiberichte gelesen, ich habe Protokolle gelesen und wissenschaftliche Aufsätze. In den meisten Fällen wirtschaftliche Notlage, unglückliche Liebe, Weltschmerz, Wahnsinn, Kurzschlusshandlungen. Kleist, ja, er trug diese Welt nicht mehr. Nerval, er tötete sich im Wahnsinn. Gargin, er konnte den Schmerz um seine Geliebte nicht verwinden. Van Gogh, die Dämonen zwangen ihn. Tracke, Tod aus Euphorie. Toller, der Schrei nach Erlösung. Und dann in den Zeitungen, sprang von der Autobahnbrücke, Motiv unbekannt. Legte sich vor den Zug, Motiv unbekannt. Öffnete den Gashahn. Motiv unbekannt, Schlaftabletten, Motiv unbekannt, spritze sich Gift in die Vene, Motiv unbekannt, unbekannt, unbekannt, immer unbekannt. Und ich? Was wollte ich eigentlich? Ach ja, nicht umsonst sterben. Ja. Das ist es. Nicht umsonst sterben. Das Ticken der Uhr wird unerträglich. Warum tickt die Uhr nur so laut? Mein Körper ist nicht mehr mein Körper. Ich möchte mit einer Nadel reinstechen, um die Schmerzempfindlichkeit zu prüfen. Eine Nadel. Ich habe keine Nadel. Ich werde die Wasserkaraffe zertrümmern und mir mit einer Scherbe ins Bein schneiden. Ich spüre nichts. Ich spüre keinen Schmerz. Es blutet. Aber ich spüre keinen Schmerz. Meine Hand blutet auch. Ich kann den Puls nicht mehr fühlen. Es war doch nicht alles genügend vorbereitet. Blutdruckmesser fehlt. Warum tickt die Uhr nur so laut? Jetzt fängt das Sausen in den Ohren wieder an. Lieber Gott, warum tickt die Uhr nur so laut? Der Zeiger. Es gibt keine Zeitlosigkeit. Es ist die Zeit, die mich tötet. Dieses Ticken. Immer lauter. Immer lauter. Warum muss ich denn jetzt sterben? Warum muss ich denn jetzt sterben? Es waren doch nur die Träume. Die Träume sollten doch nur sterben. Der mit dem blutigen Beinstumpf im Schnee und das Schießen, wo ich meinen Vater allein zurückließ und die Menschen ohne Gesichter und die Brücken und die Dunkelheit und die Gespräche mit Professor Höller und die Reise nach Amsterdam und die Lektüre über die Selbstmörder und wie ich sie küsste und wie Harry mir ins Gesicht schlug und wie ich wegging und wie ich die Briefe schrieb, wie ich mich an den Tisch gesetzt habe, wie ich das Wasser getrunken habe mit 6 Gramm Caratilio. Lieber Gott, muss ich jetzt sterben? Ich will versuchen, präzise zu formulieren, was in mir vorgeht. Aber warum tickt die Uhr so laut? Die Zeiger sind wie Messer. Wie spät ist es jetzt? Dieses Dröhnen im Kopf. Ich kann auch meine Hände nicht mehr bewegen. Sie liegen da wie fremde Gegenstände, als ob sie mir nicht mehr gehören würden. Ich möchte diese Uhr zertrümmern. Ich möchte diese Uhr zertrümmern. Ich will noch einmal in den Spiegel sehen. Mein Gesicht. Was ist denn mit meinem Gesicht? Mein Gesicht ist ganz dunkel. Die Lippen sind blau. Froschfor, das ist vor, so. Vor, phosphoreszieren. Ich kann schon nicht mehr richtig sprechen. Die Pupillen verengen sich. Augäpfel sind ganz stumpf, ausgebrannt, verfärben sich gelblich. Schweiß im Gesicht, trockener Schweiß, brennt, glüht. Schwarze Kreise jetzt vor den Augen. Sehschärfe stark vermindert. Skotome. Müdigkeit. Schwäche. Möchte aufstehen. Möchte liegen. Ich möchte mich hinlegen. Aber ich kann nicht mehr aufstehen. Warum tickt die Ursula? Mein Gott, muss ich jetzt sterben? Es kann doch nicht alles vorbei sein. Es kann doch nicht alles aus sein. Was geht mich denn dieses wissenschaftliche Getue an? Ich will nicht dafür sterben. Ich will nicht sterben. Es wäre bestimmt noch alles gut geworden. Es gibt so viel, wofür man leben kann. Es gibt, mein Gott, jetzt ist alles vorbei. Ich kann nicht mehr, ich kann niemand mehr rufen, der mir helfen könnte. Jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist mir alles scheißegal. Es interessiert mich nicht mehr. Auch das Tonband hier und das ganze wissenschaftliche Getue. Jetzt guck die Stakarina Weina und da Sonna üken Verbrücker Flona die Uhr. Mach doch die Uhr kaputt. Mach doch die Zeit kaputt. Mach doch die Zeit kaputt. Mach doch die Zeit kaputt. Mach doch die Zeit kaputt. Mach doch die Zeit kaputt. Die Nacht allein. Ein Hörspiel von Wolfgang Grätz. In der Hauptrolle hören Sie Klaus Kinski. Wenn Sie sich bitte eintragen wollen, Herr... Bunge. Reinhold Bunge. Kunsthändler, 39 Jahre, seit 2 Jahren bei Simson, New York. Ein Kind, ja, noch verheiratet. Danke, so genau brauchen wir es nicht, Herr Bunge. Auf Europatrip? Ja, mehr geschäftlich hier. Ich will nächstes Jahr rüber für 2 Semester. Ja, Sie sind wohl Student, oder? Ja. Und nebenbei Nachtportier. Was studieren Sie denn? Medizin und Theologie. Und nebenbei Nachtportier. Ja. Was studieren Sie? Medizin und Theologie. Interessante Verbindung. Alle ungewöhnlichen Verbindungen sind interessant. Ja, aber finde ich dann vielleicht nicht einmal so dumm. 7:30. Wo gehe ich heute Abend hin? Essen? Essen? Nein, ich will nichts essen. Eine Kleinigkeit? Nichts, ich kann nicht. Mir wird ganz übel, wenn ich an Essen denke. Ja, oder amüsieren. Was verstehen Sie darunter? Kino, Varieté, Nachtlokal. Nein. Ich könnte meine Frau anrufen. Soll ich sie mit New York verbinden? Nein, sie wohnt hier in der Nähe, 100 Kilometer von hier oder 150. Ach so. Darf ich verbinden? Das werden Sie nicht schaffen. Geben Sie mir die Nummer. Nein, lassen Sie, es ist sinnlos. Ja, wo ist mein Zimmer? Im zweiten Stock, der Herr. Bitte, hier mit dem. Ja, bitte. Ja? Ach, Verzeihung. Darf ich das bitte schon richten oder gehen Sie noch aus? Ich gehe noch aus, aber Sie können es trotzdem machen. Sagen Sie, ja? Soll ich meine Frau anrufen? Wie soll ich das beurteilen? Wenn Sie meine Frau wären. Nö, dazu bin ich zu jung. Schade, meine ist zu alt. Älter als Sie? Nein, 8 Jahre jünger als ich. Na dann. Aber sie wohnt in einer alten Stadt und denkt wie die alten Leute in einer alten Stadt. Verstehen Sie sich nicht? Niemand versteht sich. Doch. Also ich stelle mir vor... Sie stellen sich alles noch sehr schön vor. Ja. Wir haben es uns auch sehr schön vorgestellt. Und jetzt? Sind wir beide allein, sie für sich, ich für mich. Wir sind sozusagen alleiner als vorher. Kann man das sagen, alleiner? Einsamer. Das klingt so schön nach Schlager. Einsam am Straßenrand träum ich von dir. Ach, aber also diese Schlager höre ich ganz gern. Auch einsam? Nö, nicht so. Na, aber einsam ist doch jeder. In welchem Roman hat denn das gestanden? Ja, manchmal fühlt man sich wenigstens so. Nicht immer? Nein, manchmal auch nicht. Wann nicht? Gehen Sie mit mir aus? Heute? Ja, aber ich habe bis 11 Uhr Dienst. Ja, hinterher. Geht's nicht morgen? Ach, morgen. Wer weiß, was bis morgen alles geschieht. Reisen Sie ab? Selbst das ist möglich. Wissen Sie das nicht vorher? Wer weiß schon vorher, wann er abreist? Also die meisten wissen es. Die meisten wissen nur nicht, dass sie es nicht wissen. Och, Sie sind aber... Na, was denn? Ach, ich weiß nicht. Ein ulkiger Knilch, was? Nö, das habe ich nicht sagen wollen. Also dann bleibt es bei 11. Ich muss mich erst umziehen. Ja, baden, schminken, kämmen, Zähne putzen, Fingernägel lackieren. Also um 11:30 hole ich sie ab, ja? Mhm. Aber vorne an der Ecke, damit uns niemand sieht. 11:30 vorne an der Ecke. Tschüss. Aber bestimmt. Tschüss. Hallo? Hallo? Hallo, Empfang? Ja, Empfang, bitte sehr. Bestellen Sie mir ein Taxi, ja? Und wo gehe ich essen? Haben Sie sich doch überlegt. Ja, es sind andere Umstände eingetreten. Ich werde erst essen gehen, gut essen. Ja, kleine Börse ist zu empfehlen. Na, oder im Samovar, russisch. Also nichts Steifes, wissen Sie, ich meine, wo man nicht so allein sitzt. Ach so, ja, Gaudeamus, Studentenkneipe, lauter junge Leute und viel Krach. Krach, das ist richtig, viel Krach. Gaudeamus, igitur. Sehr, der Herr. Den Tisch da hinten? Ja, ich weiß nicht. Da bleiben Sie ungestört. Also gut. Bei uns verkehren meistens Studenten. Ab und zu ein Professor. Und die sitzen dann meistens da hinten. Sehe ich aus wie ein Professor? Wie ein Student aber auch nicht. Nein, das ist vorbei. Traurig? Und wenn ich sage ja, dann denken Sie, ich war gerade in einem Kitschfilm. Warum denn? Jeder ist mal traurig. Also gut, wenn ich darf, dann bin ich's. Wir haben einen guten Beaujolais. Hilft der? Oh, in manchen Fällen. Und in den schweren? Cognac. Also bringen Sie einen bitte Cognac. Sehr, der Herr? Verzeihung. Ah, bitte, bitte, macht nichts. Einen Cognac, der Herr? Ich danke. Hm? Möchten Sie essen? Ach, muss ich. Sie müssen nicht. Vorhin hatte ich Appetit. Dann essen Sie. Der Appetit kommt wieder mit dem Essen. Allein schmeckt mir es nicht. Warum sind Sie allein? Warum ist die Banane gelb? kennen Sie das? Warum ist die Banane gelb und warum rot die Apfelsine? Warum schläft Max nicht gerne allein? Warum schläft er so gerne mit Christine? Heißen Sie Max? Und Sie Christine? Nein. Also vergebens. Ja, wohin gehe ich jetzt? Schlafen. Mit Christine? Hab keine. Suchen sich eine. Es laufen genug herum. Irgendeine? Das habe ich früher mal gemacht. Oder heiraten Sie. Danke, bin ich. Dann gehen Sie zu Ihrer Frau. Ja, ich überlege gerade, ob ich es tun soll. Sagen Sie, kann ich bei Ihnen telefonieren? Orts oder fern? Fern. Im Telegrafenamt. Felsingen, Kabine 3. Danke. Hallo? Ja, bitte? Hilde, hier ist... Reinhold? Ja, hast du mich gleich erkannt? Ich habe gewusst... Dass ich es bin. Bei uns ruft nach 9 sonst niemand mehr an. Habe ich gestört? Macht nichts. Ich freue mich ja. Wirklich? Über jede Abwechslung. Ach so. Wo bist du? Nicht weit. 150 Kilometer. Die Kilometer spielen die geringste Rolle. Wir könnten uns treffen. Wozu? Ich möchte gern mit dir sprechen. Über was? Über uns. Ich habe noch von meinen früheren Illusionen genug. Aber jetzt ist doch alles anders, verstehst du nicht? Was? Ich habe einen guten Job, eine gute Stellung, wollte ich sagen. Freut mich? Bei einer New Yorker Kunsthandlung. Freut mich noch mehr. Ich verdiene gut, weißt du, dicke Provisionen. Bist du hier, um Bilder zu kaufen? Ja, Bilder und überhaupt Kunstgegenstände. Auch leicht beschädigte? Weißt du welche? Das heißt nicht unter einem gewissen Wert. Über den Wert lässt sich streiten. Ich richte mich immer nach meiner Schätzung. Das hast du seit jeher getan. Was? Und ich weiß auch nicht, ob es Kunst ist oder nur ein bisschen sentimentaler Kitsch. Wovon sprichst du? Von dem Gegenstand, den du kaufen möchtest. Hast du das auf dich bezogen? Ich habe nur verglichen. Hilde, wir müssen uns treffen. Fühlst du dich einsam? Einsam und verlassen? Hör mal, Hilde, die ist gar nicht zum Scherzen zumut. Ach, wie hast du das so schnell gemerkt? Das höre ich doch und außerdem kann ich es mir denken. Zuweilen stimmen deine Schätzungen eben. Setz dich in den Wagen und komm her. Habt ihr den Wagen noch? Einen neuen, 2 Liter, letztes Baujahr. Elegante junge Dame mit Wagen. Und eigenem Kind. Ich kann nicht, Reinhold. Tschüss und weiterhin gute Reise. Hallo, Hilde. Hallo? Aufgehängt. Hat es geklappt? Nein. Sie hatten die Verbindung, meine ich. Wie? Ja, ich hatte sie. Hatte. Felsingen? Moment. 4,68 Mark. 5 Mark. Hier kaufen Sie sich für den Rest Gummimännchen. Danke sehr. Gummimännchen sind eine feine Sache. Oder möchten Sie lieber eine Flasche Sekt trinken? Wir haben leider keine Bar im Hause. Ich weiß an jeder Ecke eine. Oh, nennen Sie sich Playboy? Nein, ich lese keine Illustrierten. Außerdem habe ich Dienst. Ja, wie lange? Bis 1 Uhr. Also ich hole Sie ab. Und bis dahin laden Sie 10 andere ein. Also wenn ich weiß, dass Sie kommen, dann warte ich. Noch 3 Stunden? Schaffen Sie das? Woher wissen Sie, dass das so schwer ist? Kann ich mir denken. Ach, das spielt keine Rolle, die 3 Stunden, wenn ich weiß, dass Sie kommen. Rufen Sie mich kurz vor 1 nochmal an oder kommen Sie vorbei. Also wenn Sie mir fest zusagen, dann kann ich mich jetzt schlafen legen. Und wir treffen uns morgen früh. Nein, das ist zu spät. Ich denke, Sie wollen schlafen. Ja, bis eins. Und dann extra aufstehen wegen mir? Wenn ich weiß, Sie kommen um eins, dann habe ich so lange Ruhe, verstehen Sie? Morgen früh brauche ich nicht mehr schlafen. Bisschen kompliziert. Ja, das finde ich auch. Kommen Sie? Warten Sie bis nachher. Warten, immer warten. Wie spät haben Sie jetzt? 10:30. 10:30, noch 9 Stunden. Bis morgen, was dachten Sie denn? 7:30 wecken, ja? Oh, nein, nicht deswegen. Weil Sie sagten noch 9 Stunden. Naja, die liegen noch vor mir. Warum? Naja, das ist es eben, wenn ich zu tun hätte, am Tage, da müssen Sie, Sie müssen mich mal am Tage sehen. Ja, da sind Sie tüchtig. Und wie, wenn ich jetzt mal losrenne? Sie sind, wie man so sagt, sehr agil. Ja, das ist das richtige Wort. Ich muss Betrieb haben, Abschlüsse verhandeln, rein ins Flugzeug, raus aus dem Flugzeug, Kunden besuchen. Ja, und wenn Sie keinen Betrieb haben, dann sind Sie allein. Ja, dann merke ich es. Nachts. Wollen Sie nicht schlafen? Wollen, brennen gern. Ich könnte Ihnen mit Tabletten aushelfen. Ja, Tabletten nutzen nichts. Nehmen Sie 2 Stück, Sie sind sehr stark. Sie können so stark sein, wie Sie wollen. Wenn ich sie nicht einnehme, nutzen sie nichts. Ja, wenn Sie sie nicht nehmen, dann... Ja, sehen Sie. Ja, Sie müssen sie eben nehmen. Ja, und dann bin ich alle Sorgen los, was? Ja, dann schlafen Sie. Ja, dumm, dass Sie mir die Dinger als Schlaftabletten angeboten haben. Ja, als was sonst? Als, ach, ich weiß nicht, ich will ja gar nicht schlafen. Vorhin sagten Sie... Naja, ich will, aber nicht bevor... Geben Sie mir noch mal ein Gespräch, ja? Ja, die Nummer bitte. Wölsingen 302. Ja, Moment. Sofort. Ja, Wölsingen 302, bitte. Ja, wenn Sie bitte in die Kabine gehen wollen, Herr Bummer. Ja, danke. Hallo? Hallo, Hilde? Ja? Ich bin's. Ich höre. Und ich weiß es auch so. Hast du schon geschlafen? Nein, nach dem... Dem Schreck in der Abendstunde vorhin. Du hättest nicht anrufen sollen, Reinhold. Hast du dich ja nicht gefreut? Doch, sehr, aber... Setz dich in den Wagen und komm her. Wozu? Ich muss mit dir sprechen. Sprich? Nicht am Telefon. Warum kommst du nicht hierher? Ach, deine Eltern und... Die brauchst du nicht zu begrüßen. Ach, trotzdem, ich kann nicht. Du magst Kleinstädte nicht. Nur vor allem keine, die unter Denkmalschutz stehen. Siehst du, wie sinnlos es ist? Nein, du willst ja auch nicht. Ich fühle mich sehr wohl hier, die Ruhe und Sicherheit. Ich bin richtig geborgen und heimisch. Wie rührend. Siehst du, wie sinnlos es ist? Was denn? Dass ich zu dir komme. Komm trotzdem, von hier aus sieht es anders aus. Und wozu? Mich wieder beunruhigen lassen, neue Hoffnungen und Illusionen. Lebt sich's ohne Hoffnung besser? Enttäuschungsfrei. Und du bist sehr glücklich, ja? Jedenfalls zufrieden. Und unter der Zufriedenheit, da heulst du. Warum musst du sagen? Wenn ich es dir nicht gesagt hätte, dann hätte ich sowieso... Dann wüsste ich es nicht. Wo bist du? Im Hotel. Dem Ort der flüchtigen Begegnungen. Von wem stammt denn das? Von dir. So? Na, vielleicht sollte ich meine Aphorismen sammeln. Befriedigt es dich? Was? Das ganze Leben in einen Aphorismus zu pressen. Tue ich das? Mitunter? Wahrscheinlich Selbstschutz. Kommst du? Welches Hotel? Metropol. 2 Stunden werde ich brauchen. Ich warte. 2 Stunden, Reinhold. Ja, na und? Hältst du das auch aus? Was haltet ihr mich eigentlich alle? Ihr? Wer noch? Manche anderen Leute auch. Kennen sie dich so gut wie ich? Nein, das ist das Merkwürdige. Also in 2 Stunden. Ich warte, frag beim Portier nach mir. Bis nachher, ja? Gute Fahrt. Danke. Und, hallo? Weg. Wieder weg. Zigarette? Danke, ich rauche nicht. Ach so, ja, richtig. Sie wollen ja Priester werden. Wenn es so zusammenhinge, da würde ich es nicht werden. Aber einen Cognac trinken Sie doch mit. Ja, wenn es Ihnen hilft. Hören Sie mal, werden Sie lieber Arzt. Wieso? Als Priester dürfen Sie Ihre Nächstenliebe nicht so merken lassen, sonst wirkt sie nicht. Oh, Verzeihung. Oh, das macht nichts, ich bin abgebrüht. Warum trinken Sie dann? Leider nicht in jeder Beziehung abgebrüht. In welcher nicht? Ich habe eben meine Frau angerufen. Sie kommt jetzt her. Was jetzt? Ja, in 2 Stunden, schätze ich. Verrückt, was? Was, Ihre Frau? Nein, ich. Aber wenn sie mit mir zusammen ist, dann offenbar bin ich ansteckend. Jedenfalls ist sie dann verrückt. Ja, das kann ich schlecht beurteilen. Ja, wir haben uns früher eigentlich ganz gut verstanden, manchmal. Warum sind Sie auseinandergegangen? Äußerliche Gründe. Ich habe keinen vernünftigen Job gehabt, verstehen Sie? Ich war Maler. Sie müssten Ihre Eltern kennen. Ein kleiner Laden in diesem Städtchen da. Ja, und dann ein Künstler. Ja, jetzt handle ich mit Kunst. Das ist solider. Sichere Existenz und so weiter. Was haben Sie zur Bedingung gemacht? Na, wenn Sie die jetzt haben, die sichere Existenz... Ich habe Geld. Keine sichere Existenz. Nein, ich weiß nicht. Was ist überhaupt sicher? Nichts. Aber bei Ihnen, da muss alles sicher sein. Die meinen, weil Ihr Pulverturm den 30-jährigen Krieg überstanden hat. Verflucht, warum heiratet sie nicht den Pulverturm? Schlagen Sie es ihr vor. Ich habe hier von einer sicheren Stellung erzählt. Ich habe keine sichere Stellung, wissen Sie? Ich arbeite auf Provision. Vermögen? Was heißt schon Vermögen? In dem Kaff, da könnten wir 2 Jahre davon leben. Aber Sie leben nicht sehr sparsam. Wenn Sie bei einem guten Abschluss ungefähr 1000 Dollar Spesen machen müssen, dann fällt es Ihnen schwer, beim Abendbrot 50 Pfennige zu sparen. Und Ihre Frau? Die ist sehr sparsam. Nein, ich meine, sie schwärmt sehr für Sparsamkeit. Aber wenn ich ihr 1000 Mark schenke, dann gibt sie aus. Oder besser gesagt, wenn sie sie liegen lässt, dann nur, um noch länger träumen zu können, wie sie sie ausgibt. Danach müssten Sie doch zueinander passen. Ja, eben nicht. Also, jetzt habe ich Sie eben angerufen. Warten wir ab. Wie spät ist jetzt? 11:45. Da habe ich ja eine Verabredung vergessen. Ich denke, Ihre Frau kommt. Ja, aber erst nachher. So. Und inzwischen versäumen Sie das große Glück. Und wenn Sie es aussprechen, lässt es sich nicht aufrechterhalten. Aber das Gefühl hatten Sie eben. Ja, habe ich noch. Also mal sehen, wenn ich mich beeile. Um 1 Uhr bin ich wieder zurück, ja? Die eine hat nicht gewartet und die... Also um 1 muss ich mal schnell weg, Mädchen. Doch genug Zeit für eine Flasche Sekt. Meine Frau kommt nämlich. Welchen darf ich trinken? Na, hör doch mal zu, meine Frau kommt um 1. Hierher? Oh nein, ins Hotel. Na, lass sie doch. Ach, was habe ich da wieder angerichtet? Darfst du nicht ausgehen? Ach nein, dass ich sie herbestellt habe. Warum habe ich sie bloß herbestellt? Keine Ahnung. Darf ich den zu 58 nehmen? Nimm, was du willst, aber hör doch mal zu. Ja, gleich. Charlie, eine Flasche von dem. Oh, pass doch mal auf. Ich habe sie vorhin angerufen. Ja, ich weiß. Und jetzt kommt sie her. Ja, was mache ich denn jetzt? Dann gehst du morgen früh zu ihr und sagst, du hast eine Sitzung gehabt. Ach, darum dreht sich's doch nicht. Du hast ja nicht zugehört. Doch, deine Frau kommt und du bist nicht zu Hause. Nein, ich habe sie angerufen und sie wollte nicht kommen, verstehst du? Aber sie hat darauf gewartet, dass ich sage, sie soll kommen. Verstehst du das nicht? Natürlich verstehe ich das. Ja, und da habe ich eben gesagt, sie soll kommen. Ja, sie hat so getan, als wenn sie nicht wollte, verstehst du? Natürlich. Trinkst du auch Sekt? Was? Ach so, nein, Soda. Soda allein gibt's nicht. Also dann mit Whisky und gieß den Whisky weg. Teure Soda. Na, teure Unterhaltung. Nur für meine Unterhaltung sind schon ganz andere Preise gezahlt worden. Ist die so viel wert? Man musst du gerade fragen. Ja, gerade ich muss das fragen. Wie spät haben wir? 11:45. Also da muss ich gehen. Ja, und den Sekt? Also den zahle ich dir natürlich. Das ist wohl deine Hauptsorge, was? Ich bin ja schließlich nicht von der Heilsarmee angestellt. Hier. Ich komme nachher nochmal oder morgen, wenn sie noch nicht da ist. Wiedersehen. Ist sie noch nicht da? Leider nein. Auch nicht angerufen? Auch nicht. Auch nicht. Also dann warten wir eben. Naja, aber wenn sie erst um 11:30 abgefahren ist, dann... Ja, dann kann sie ja noch gar nicht hier sein. Das hätte ich mir denken können. Wir waren gerade in der besten Unterhaltung. Wer? Eine Bardame und ich. Was haben Sie denn gesprochen? Nichts. Ja, stimmt, nichts. Eigentlich komisch. Dabei, als ich neben ihr saß, habe ich gedacht, wir unterhielten uns großartig. Das liegt an der Atmosphäre. In der Bar? Naja, dunkle Beleuchtung und sentimentale Klaviermusik. Ja, vielleicht. Zigarette? Ach so, sie rauchen ja nicht. Wenn sie gleich losgefahren ist, müsste sie doch bald hier sein. In der Nacht sind die Straßen leer, da kann sie doch schnell fahren. Ist gefährlich, wenn sie müde ist. Ja, sie ist ausgeruht. Prächtig ausgeruht, wenn Sie die sehen in der Kleinstadt. Ich möchte nur wissen, wie sie das aushält. Sie wird nicht die Einzige sein, die dort lebt. Aber die Einzige, die mit mir verheiratet war. Das heißt, sind wir ja noch... Auf dem Papier. Ja, das meiste, was der Mensch ist, ist dann nur auf dem Papier. Herr Bunge, möchten Sie dann ein Doppelzimmer haben? Was? Ach so, nein, nein. Darum geht es nicht. Ich wollte nur mit dir sprechen, obwohl es Blödsinn ist. Ich kann mit dir gar nicht viel. Ich kann mit dir überhaupt nichts sprechen. Weniger als mit der Bardame. Ich denke, mit der haben Sie nichts gesprochen. Naja, ja, aber... Und Ihre Frau haben Sie doch extra herbestellt. Ja, eben. Ich möchte wissen, warum. Weil sie bequem erreichbar war? 150 Kilometer, ist das vielleicht bequem? Die Kilometer spielen keine Rolle. Was? Die Kilometer spielen keine Rolle. Das habe ich heute schon mal gehört. Von wem habe ich denn das schon mal gehört? Ach, von ihr, ja. Nein, nein, aber nicht so. Oder, ich weiß nicht, wie spät haben Sie jetzt? Es ist 1:15. Also vor 2 wird sie nicht eintreffen. Nein, das glaube ich auch nicht. Ja, also wenn sie kommt, möchte ich sie einen Augenblick warten. Ja, ich muss noch einmal zum Telegrafenamt. Guten Abend. Guten Abend. Ach so. Ich, ist Ihre Kollegin nicht mehr da? Die hat Feierabend. Warum? Ach, nichts weiter. Sie hat mir nur eine Nummer aufgeschrieben. Jetzt habe ich den Zettel verloren. Ich suche sie Ihnen gern nochmal heraus. Ach, nein, nein, das ist nicht nötig. Es hat auch gar keinen Zweck. Ich weiß die Adresse nicht. Bedauerlich. Ja, nicht wahr. Treffe ich Ihre Kollegin noch am Ausgang? Moment bitte. Herr Kramer, ist die Elli schon nach Hause? Hm. Danke. Sie ist gleich weggegangen. So. Ja, also dann probiere ich es woanders nochmal. Dankeschön. Ja, probieren Sie es lieber woanders. Vielleicht haben Sie da mehr Glück. Nein. Sie haben kein Glück, Herr Bunge. Wieso? Ist sie noch nicht da? Leider nicht. Und jetzt ist es gleich 2. Gott, was warte ich überhaupt? Lieben Sie Ihre Frau eigentlich noch? Lieben? Ich weiß nicht. Können Sie sich vorstellen, dass man jemand den Tod wünscht? Ich glaube, ja. Jemanden, den Sie lieben? Das ist schon schwerer. Weil er Sie verletzt hat. Nein, im Gegenteil. Ja, warum dann? Ja... um ihn loszuwerden. Nein, nein, nein, das auch nicht. Weil die Liebe des anderen eine Belastung ist? Nein, die eigene. Ach so, Sie sind nicht mehr frei, müssen Rücksicht nehmen. Sie müssen nicht, aber Sie nehmen Rücksicht. Sie richten sich in allem nach ihr. Als sie in die Klinik kam zur Entbindung, da habe ich gedacht, hoffentlich stirbt sie. Was? Nein, nein, nein, nein, das habe ich nicht gedacht, ich habe es gewünscht. Gewünscht habe ich es, aber ich habe es auch nicht gewünscht. Ich habe auch nicht hoffentlich gedacht. Ja, was dann? Ich habe nur ganz zart, so fast ohne Worte, habe ich nur gedacht, wenn sie jetzt stirbt. Und? Das ist Ihnen als Befreiung erschienen? Ich weiß nicht. Ich habe es zu kurz gedacht. Gleich darauf bin ich furchtbar erschrocken. Aber Sie wollten sie loswerden. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Warum sind Sie nicht gleich fortgegangen? Ja, das ist es ja eben. Ich konnte nichts tun. Was? Sie wollten ihr nicht wehtun. Mitleid? Liebe. Ist das nicht dasselbe? Ich glaube kaum. Kann man mit einem anderen Menschen so stark mitleiden, dass man schon fast der andere ist? Ist das möglich? Demnach müssten Sie sich sehr gut verstehen. Zu gut, ja. Schadet das? Ja, dann ärgert Sie an dem anderen alles, was Sie an sich selbst ärgerlich finden. Was finden Sie an sich ärgerlich? Eben das, worin ich ihr gleiche. Und was ihr von mir fehlt, das vermisse ich an ihr. Ja, weil sie Ihnen darin voraus ist. Wahrscheinlich, ja. Oder weil sie mich in den Punkten nicht versteht. Dafür in den anderen, in denen Sie ihr gleichen. Und in denen versteht sie mich zu gut. In denen ärgert sie sich über sich selbst. Wie Sie? Wie ich, ja. Das ist kompliziert. Das haben Sie schon einmal gesagt heute Abend. 2 Uhr jetzt. Es ist 2 Uhr. Tja. Na, vielleicht kommt sie nicht. Hoffentlich. Hat sich's überlegt. Warum haben Sie sie erst angerufen? Na, Sie haben mir doch dazu geraten. Ich? Na, oder irgendjemand hat mir dazu geraten. Na, der wusste wahrscheinlich nichts. Niemand weiß etwas. Aber jeder will einem raten. Sie selbst, wenn Sie es besser wissen. Ich weiß es eben auch nicht besser. Aber Sie haben die ganze Zeit erklärt... Ja, jetzt, hinterher weiß jeder. Aber warum haben Sie zum zweiten Mal angerufen? Weil ich das erste Mal angerufen habe, ganz einfach. Das hat Sie gezwungen. Ich wollte Sie nicht so zurücklassen. Verzweifelt. Ich glaube, sie hat mir erzählt, wie zufrieden und geborgen sie sich fühle. Und mit Ihnen wäre sie glücklich? Nach 3 Stunden todunglücklich. Nach 3 Stunden. Und Sie? Mir tut sie leid. Weiter nichts? Ich beiße nicht gern Äpfel an, um sie dann wegzuwerfen. Haben Sie das getan? In diesem Fall ja. Jedenfalls kommt sie sich immer als abgebissener Apfel vor. Aber sie kann wieder heiraten. Nein, ich sage Ihnen, sie kommt sich als angebissener Apfel vor. Das bildet sie sich ein, aber in Wirklichkeit... Was sie sich einbildet, ist für sie Wirklichkeit. Findet sie keinen Abstand? Was ändert das, ob ich die Frage mit Ja oder Nein beantworte? Sie fühlt sich weiterhin als angebissener Apfel weggeworfen. Und nun möchten Sie ihn aufheben und weiter essen? Ich fürchte, ich kann das nicht. Daher Ihre Appetitlosigkeit. Sie meinen also, vorher wird mir auch nichts anderes schmecken. Sie sind doch Theologe. Halten Sie die Frage für religiös? Ist sie nicht mehr ökonomisch? Das Ökonomische geht an einem bestimmten Punkt ins Religiöse über, wie alles. Ja, das stimmt. Ja, aber ich suche immer noch nach einer anderen Verwendungsmöglichkeit. Für angebissene Äpfel? Ich gehe noch einmal weg. Also, wenn sie kommt, dann... Soll sie umkehren? Nein, um Himmels Willen! Ja, aber das wäre eine klare Antwort. So viel Klarheit, das würde sie umbringen. Sie wünschten ihr einmal den Tod. Aber keinen solchen. Einen, für den Sie nicht verantwortlich sind? Einen, der nicht von mir kommt. Den sie nicht von mir kommen sieht. Sie möchten ihr Gesicht nicht verlieren. Darum handelt es sich nicht. Ich möchte ihr die Enttäuschung ersparen. Unter einer Enttäuschung leidet sie mehr, als wenn sie einen Kübel heißes Wasser über den Kopf bekommt. Also sagen Sie ihr, ich bin bis 3 Uhr wieder hier. Und was machen Sie inzwischen? Ich muss mit jemand sprechen, mit irgendjemand. Mit mir sprechen? Und ausgerechnet über Ihre Frau? Mit deiner Kollegin wollte ich sprechen. Wo ist sie? Die hat einen Gast. Ach so. Also zwei Whisky. Ich möchte lieber Sekt trinken. Du möchtest lieber ein paar Mark mehr verdienen. Tut es Ihnen leid um die paar Mark? Nein, aber um die Unterhaltung. Welche Unterhaltung? Ich habe mich mit dir unterhalten wollen, aber nicht über Sekt, verstehst du? Aber ich möchte welchen trinken. Und zwar den zu 58, die Flasche. Der ist besonders gut und außerdem verdienst du ein paar Mark mehr damit. Charlie, ein Champagner bitte. Habe ich nicht gesagt. Also für mich einen Whisky. So. Und was wolltest du mir jetzt erzählen? Nichts. Du sagtest doch eben, dass... Ist schon vorbei. Du willst ja lieber über Sektmarken sprechen und davon verstehe ich nicht viel. So siehst du gerade aus. Was? Na, wie sehe ich denn aus? Wie ein Hochstapler? Meinst du, Hochstapler verstehen was von Sekt? Na, wer denn sonst? Willst du schon gehen? Ja, aber den Sekt bezahle ich dir noch. Schade. Was? Dass du so dumm bist. Mit ein bisschen Geschicklichkeit hättest du mir noch ein paar Flaschen aus dem Leibe reißen können. Wegen deiner Frau? Ist sie dir weggelaufen? Nein, ganz im Gegenteil. Ach, du willst sie loswerden? Ich war sie schon los. Und jetzt? Habe ich sie wieder gerufen. Warum? Weil ich den Eindruck hatte, dass sie darauf wartet. Ach. Ja, ach. Aus purer Gefälligkeit haben sie gerufen? Glaubst du, ich zahle dir die Rechnung aus purer Gefälligkeit? Wieso, steht noch eine Rechnung offen? Ich fürchte, mein Vermögen reicht nicht. Sind Sie also doch ein Hochstapler? Rechnungen machen, die Ihr Vermögen übersteigen. Wer ist kein Hochstapler? Also, ich muss jetzt gehen. Vielleicht ist sie schon angekommen. Nein, angekommen ist sie noch nicht. Ja, aber... Ein Anruf. Von ihr? Von der Unfallwache. Was? Sie hat einen Unfall gehabt, Herr Bunge. Wahrscheinlich übermüdet gewesen oder mit den Gedanken nicht beim Fahren. Mein Gott, das ist ja entsetzlich. Wie ist sie verletzt? Ist es schlimm? Man hat sie ins Krankenhaus gebracht. In welches? Rufen Sie mir ein Taxi, schnell. Wir erhalten erst Bescheid, wo sie untergebracht ist. Wann war es denn? Vor etwa einer Viertelstunde. Vor einer Viertelstunde? Was habe ich da gesagt? Wo? Zu wem? In einer Bar, zu einem Barmädchen. Da haben Sie über Ihre Frau gesprochen? Ja. Was habe ich da bloß gesagt? Haben Sie ihr wieder was gewünscht? Nein, nein, nein, nein. Nein, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Sind Sie abergläubisch? Nein. Dann brauchen Sie sich keinen Vorwurf zu machen. Ihr Wunsch und das Geschehen, das hängt nicht zusammen. Doch. Nicht so offensichtlich, aber... Wenn Sie das glauben, sind Sie abergläubisch. Ich weiß, mein Wunsch kann nichts bewirken, aber... Was? In mir hängt beides zusammen. Das ist eine zufällige Parallelität. Ja, und die Parallelen schießen zusammen. Aber nicht auf Erden. Aber irgendwo im Unendlichen. Sie studieren Theologie. Sind Wünsche Sünden? Ich fürchte, es gibt keine anderen. Wie? Was ist denn mit den Ausgeführten? Die Ausführung. Das ist purer Zufall. Haben Sie ihr den Unfall gewünscht? Ich habe gewünscht, sie möge nicht ankommen. Sie möge nicht kommen. Nicht ankommen? Na und nun? Jetzt habe ich Angst. Aber Ihnen kann nichts geschehen. Sie sind doch nicht verantwortlich. Nein, um Sie. Dann soll sie also nicht sterben. Nein, um Gottes Willen. Soll sie herkommen? Herkommen? Ich weiß nicht. Was wäre Ihnen am liebsten? Konstruieren Sie eine ideale Lösung. Ja, wenn sie das Gedächtnis verliert. Ich meine, wenn sie mich aus dem Gedächtnis verliert. Wenn sie nichts mehr weiß, sich an nichts mehr erinnern kann. Wenn sie ganz neu anfangen kann. Wenn sie plötzlich so verändert wird, dass sie nachher immer zufrieden ist. Ohne Schmerzen, ohne Enttäuschung. Und ohne noch einmal in ihr Leben zu treten? Ja. Ohne noch einmal in ihr Leben zu treten? Ja, ich, ja. Ja, wenn es für sie das Beste ist. Hotel Metropol, guten Abend. Ja, ich gebe Ihnen den Herrn das Krankenhaus. Geben Sie her. Hallo? Herr Bunge? Hallo? Herr Bunge? Ja, guten Abend. Guten Morgen. Was? Ach so, ja, guten Morgen. Ist es schon wieder soweit? Sie sind der Gatte, der verunglückt. Ja, das heißt ja, doch. Wie geht es ihr? Sie ist eben noch nicht bei Bewusstsein gewesen und der Herr Assistenzarzt... Soll ich hinkommen? Das scheint uns vorerst überflüssig. Überflüssig? Ihre Frau wird sie nicht erkennen. Nicht erkennen? Nach dem, was ich hörte... Ist sie... Die Augen? Gehirn. Eventuell wird sie in einem Sanatorium bleiben. Sana, ja, warum denn? Bestimmt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, aber Sie wissen doch was. Nur was der Herr Assistenzarzt sagte. Ja, was denn? Nun sprechen Sie doch! Er sagte etwas von Apathie, völlige Apathie. Was heißt denn das? Dass sie nichts mehr empfindet, aber... Ja, was denn? Überhaupt keinen Schmerz. Was? Und auch keine Freude? Nein, in gewisser Weise. Mein Gott, das ist ja furchtbar. Für sie selbst nicht. Sie empfindet ja nichts mehr. Ja, kein Glück, keine Freude. Keinen Schmerz und keine Trauer. Sie lebt dann im Paradies, wenn ich mich so ausdrücken darf. Im Paradies? Aber eine genaue Diagnose dürfen Sie erst vom Spezialisten erwarten. Wenn er seine Untersuchung abgeschlossen hat, rufen wir Sie noch einmal an. Ja, danke. Paradies nennen die das. Haben Sie das gehört? Sie nannten es die ideale Lösung. Wie ich? Sie wünschten ihr ewige Zufriedenheit ohne Schmerzen und Enttäuschungen. Ja, aber Freude, Glück, wenn sie sich nicht einmal mehr freuen kann. Wird sie auch nicht mehr enttäuscht werden. Sind Sie nicht zufrieden mit der idealen Lösung? Sie tut mir leid. Sie tut mir leid, so oder so. Und was wünschen Sie ihr nun? Dass sie wieder gesund wird. Das heißt Enttäuschungen? Nicht unbedingt, aber wenn es dazu gehört, ja. Hotel Metropol? Ja, der Herr ist noch hier. Moment, ist noch einmal das Krankenhaus. Geben Sie her. Hallo? Ich hole Ihnen einen Cognac inzwischen. Ja, hallo? Herr Bunge? Ja, bitte? Dr. Kurz. Ich habe Ihre Frau Gemahlin soeben untersucht. Hat sich der Zustand verschlimmert? Das kommt darauf an, wie Sie es auffassen. Na, sprechen Sie doch, was ist denn los? Nichts. Man hat Ihnen wahrscheinlich einen unnötigen Schreck angejagt. Wie? Was? Der was Spezialist ist denn los? Hat eben seine Untersuchung abgeschlossen. Ja, und was? Kein Grund zur Aufregung, Herr Bunge. Unser Assistenzarzt, ein junger Mann, Sie werden verstehen, Chirurg noch dazu. Ja, aber was ist denn jetzt? Ich meine, was ist mit meiner Frau? Sie können ganz beruhigt sein. Es sah nur gefährlich aus, aber der Spezialist meint, morgen früh wird sie schon wieder völlig gesund sein. Es lag nur an dem Schock, verstehen Sie. Ja. Hinzu kommt, dass sie wohl zur Zeit des Unfalls in einer gewissen Erinnerung... Ja, danke. Nanu, was ist denn? Nichts. Schlechte Nachrichten? Nein, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ist sie untersucht worden? Ja, vom Spezialisten. Na und das Resultat? Resultat? Ach so, Resultat. Keins, es gibt keine Resultate. Was dann? Das ganze Theater kann wieder von vorn beginnen.